In 6 Stunden geht auf die Wüsten der Erde so viel Sonnenenergie nieder, wie die gesamte Menschheit innerhalb eines ganzen Jahres verbraucht. Also, da muss man sich den Strom aus der Wüste holen. Das ist die Grundidee von Desertec. Man baut solarthermische Kraftwerke in der Sahara und bringt den Strom dann nach Europa. Um dieses milliardenschwere Projekt umzusetzen, wollen sich Mitte Juli 20 Unternehmen zu einem Desertec-Verbund zusammenschließen. Darunter sind solche Schwergewichte wie die Münchner Rückversicherung, Siemens und RWE. Über die Erfolgsaussichten von Desertec, die technischen Details und die Einwände dagegen sprechen wir gleich. Vorher stellt Ihnen unser Reporter Dirk Asendorf das erste solarthermische Kraftwerk in Europa vor. La Calahorra. Ein Dorf am Fuß der Sierra Nevada. Die Böden sind ausgelaugt und staubtrocken. Das Einzige, was es hier im Herzen Andalusiens im Überfluss gibt, ist Sonnenstrahlung. Mit gut 3000 Stunden im Jahr doppelt so viel wie in Deutschland. Und die wird jetzt im großen Stil genutzt. Vor einem halben Jahr ist in La Calahorra das erste solarthermische Kraftwerk Europas in Betrieb gegangen, Andasol genannt. Im Endausbau kann es alle Haushalte einer Stadt von der Größe Stuttgarts mit Elektrizität versorgen. Anders als bei den hierzulande auf hunderttausenden Dächern installierten schwarz glänzenden Photovoltaikmodulen wird das Sonnenlicht nicht direkt in Elektrizität umgewandelt. Stattdessen bündeln 420.000 Parabolspiegel die Sonnenstrahlung auf ein 180 Kilometer langes Netz aus gläsernen Rohrleitungen und erhitzen das Öl, das darin fließt, auf 400 Grad. Über einen Wärmetauscher erzeugt es Dampf, der mit konventioneller Kraftwerkstechnik in Strom verwandelt wird. Deutschland ist als Standort für solarthermische Kraftwerke ungeeignet. Schon ein dünner Wolkenschleier senkt ihren Wirkungsgrad drastisch. Unter Wolken funktionieren sie überhaupt nicht. Doch auch in Spanien ist die Standortsuche nicht trivial. Michael Geier war für die Erlanger Solar Millennium AG für die Planung von Andasol zuständig. Erstens, sie brauchen große ebene Flächen. Zweitens brauchen sie hohe Einstrahlung, weil wir ja ein Solarkraftwerk haben. Drittens brauchen sie einen Stromanschluss. Und viertens brauchen sie, weil wir ein Dampfkraftwerk betreiben, auch noch Wasser zum Kühlen des Dampfkreislaufs. Michael Geier, er hat das erste solarthermische Kraftwerk in Europa mitgeplant. Und am Telefon ist jetzt Professor Hans-Müller-Steinhagen. Er leitet das Institut für Technische Thermodynamik am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und er hat das geplante Desertec-Projekt durchgerechnet. Herr Müller-Steinhagen, wir haben ja gerade gelernt, wie das spanische Kraftwerk Andasol funktioniert. Sonnenlicht erhitzt Öl, Öl erhitzt Wasser, Wasserdampf treibt Turbinen an. Sollen denn diese geplanten Großkraftwerke in der Sahara genau nach diesem Prinzip arbeiten? Die in der Sahara geplanten Großkraftwerke werden sicherlich anfangs nach diesem Prinzip arbeiten. Es sind aber bereits weitere Entwicklungsschritte geplant und vorbereitet, mit denen die Effizienz solcher solarthermischen Kraftwerke nochmals weiter erhöht werden kann und die Investitionskosten erniedrigt werden können. Wie ist die Effizienz solcher Kraftwerke heute? Wie viel Strom holen Sie da raus aus der Sonnenenergie? Die solarthermischen Kraftwerke in Südspanien haben etwa eine mittlere jährliche Effizienz von 16%. Das heißt, etwa 16% der auf die Spiegel einfallenden Energie kommt aus dem Kraftwerk als Strom heraus. Und sagen Sie einem Laien mal, ist das viel oder wenig? Das ist im Vergleich zu einem konventionellen Kraftwerk wenig. Dort kommt man durchaus auf Wirkungsgrade von 40-50%. Wir müssen natürlich berücksichtigen, dass die Sonnenstrahlung uns nichts kostet. Wie genau soll das jetzt in der Sahara aussehen? Wir haben ja eben gehört, in Spanien bündeln 420.000 Parabolspiegel das Licht. Wie viele sollen das dann bei diesen Großkraftwerken in der Sahara werden? Das Andasol-Kraftwerk hat ja eine gesamte Leistung von 50 Megawatt, beziehungsweise alle drei Andasol-Kraftwerke dann 150 Megawatt. Wir reden in der vollen Ausbaustufe im Jahr 2050 eine Größe von 10 Gigawatt. Das heißt, das wären 10.000 Megawatt Kapazität. Also das ist 200 Mal größer als das Andasol-Kraftwerk. Also Millionen von Spiegeln, die dann in der Sahara stehen. Ein gigantisches Projekt, dazu braucht man, wir haben es eben in unserer Einführung gehört, man braucht schon Strom, um das zu betreiben, man braucht Unmengen Wasser. Was gerade in der Wüste schwierig sein dürfte, das halten auch einige Kritiker diesem Projekt vor. Wo wollen Sie das Wasser herholen? Das Wasser ist nicht unbedingt notwendig. Solarthermische Kraftwerke können auch luftgekühlt werden. Sie haben dann eine niedrigere Effizienz. aber das ist auch konventionelle Technik, das mit Luftkühlung durchzuführen. Außerdem werden die ersten solarthermischen Kraftwerke in Afrika sicherlich nicht mitten in der Sahara gebaut werden, sondern eher in küstennahen Wüstenzonen und können dann dort mit Kühlwasser aus dem Meer betrieben werden. Jetzt muss man ja diesen Strom, den man dort erzeugt, aber irgendwie nach Europa kriegen, jedenfalls wenn es für Europa bestimmter Strom sein soll. In der vergangenen Woche haben sich einige Fachleute zu Wort gemeldet, zum Beispiel der Leiter der Deutschen Energieagentur, Stefan Kohler, oder der Chef des Energiekonzerns Vattenfall. Und beide haben gesagt, diesen Strom über Leitung von Nordafrika nach Europa zu bringen, das wird viel zu teuer. Was halten Sie dagegen? Dieser Strom soll mit sogenannten Hochspannungsgleichstromleitungen von Nordafrika nach Europa transportiert werden. Das heißt, das sind Leitungen, bei denen statt Wechselstrom Gleichstrom strömt. Die gesamten Verluste über eine Distanz von 3000 Kilometern betragen etwa 10%. Solche Hochspannungsgleichstromleitungen werden heute schon vielfach gebaut. Siemens baut gerade in China eine 2000 Kilometer lange Leitung. Das heißt, die Technik ist bewährt. Die Technik ist auch finanzierbar. Wir sprechen über zusätzliche Stromerzeugungskosten oder Strombereitstellungskosten von 1,5 Cent pro Kilowattstunde zusätzlich zu den lokalen Stromerzeugungskosten in Afrika. Deutschlandradio Kultur, wir sind im Gespräch mit Hans Müller-Steinhagen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wir sprechen über das Desertec-Projekt, das Europa mit Strom aus der Sahara versorgen soll. Man schätzt, dass dieses Desertec-Projekt bis 2050 ungefähr 400 Milliarden Euro kosten wird. Das ist wahrscheinlich noch der niedrigste Ansatz. Wer soll denn diese gigantische Investitionssumme aufbringen, die beteiligten Unternehmen? Diese Kosten sind ja nicht reine Subventionskosten, sondern das sind ja auch Kosten, die zu einem erheblichen Teil dann über Strombereitstellung gedeckt werden wird. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in der Anfangsphase bis etwa 2020 sicherlich die Strombereitstellung aus solarthermischen Kraftwerken in irgendeiner Form subventionieren müssen, zum Beispiel in Form eines Stromeinspeisegesetzes oder einer Unterstützung für den Bau dieser Kraftwerke. Danach sind diese Kraftwerke wirtschaftlich wettbewerbsfähig mit der Strombereitstellung aus konventionellen Kraftwerken. Und dann rechnet sich das Ganze, wie jedes andere Investitionsprojekt, einfach über die Lebensdauer eines Kraftwerks. Ein Haupteinwand gegen dieses Projekt hört man immer wieder, dass die Standorte der Kraftwerke eben in Nordafrika, in Tunesien sein könnten, in Marokko, Libyen, dem Sudan oder in Jemen. Wenn man gerade an den Jemen oder den Sudan denkt, das sind ja politisch sehr instabile Länder. Glauben Sie tatsächlich, dass Unternehmen dort milliardenschwere Investitionen machen werden? Wir importieren ja auch unsere fossilen Energieträger aus Ländern, die durchaus eine gewisse politische Instabilität haben. Wir glauben, dass dadurch, dass man noch zusätzlich weitere Länder als Energielieferanten für Europa dazu gewinnt, man die Versorgungssicherheit eher erhöht, weil man das Risiko streut. Weiterhin haben diese Länder noch den Vorteil, dass sie ihren eigenen ganz stark ansteigenden Strombedarf decken können. In den MENA-Ländern wird der Strombedarf in den nächsten 40 Jahren um den Faktor 5 ansteigen, dass man diese solarthermischen Kraftwerke mit Meerwasserentsalzungsanlagen zur Bereitstellung von Trinkwasser koppeln kann und dass durch den Export ja auch eine Stärkung der Wirtschaft der einzelnen Länder in Nordafrika erfolgen wird. Herr Müller-Steinhagen, es gibt seit 30 Jahren ungefähr Überlegungen, wie man Europa mit Strom aus der Sahara versorgen könnte auf verschiedenen Wegen. Jetzt gibt es dieses Projekt. Wie sicher sind Sie tatsächlich, nachdem Sie auch all das miterlebt haben, die früheren Projekte, wie sicher sind Sie, dass im Jahr 2050 tatsächlich 15% unseres Stroms aus der Sahara kommen? Ich glaube, dass wir im Augenblick eine sehr günstige Situation haben für die Realisierung solcher solarthermischen Kraftwerke. Es ist sicherlich so, dass die Technologie sich wesentlich weiterentwickelt hat. Es ist sicherlich so, dass das Bewusstsein der Bevölkerung, aber auch der Politik und der Wirtschaft im Hinblick auf Klimawandel, Ressourcenverknappung deutlich stärker ist, als es vor 30 Jahren war. Die fossilen Energiepreise sind enorm angestiegen. Das heißt, solche solarthermischen Kraftwerke sind wesentlich näher an der Wirtschaftlichkeit, als sie das vor 30 Jahren waren. Und ich glaube, auch das Bewusstsein, dass man intensiver zusammenarbeiten muss, auch über Landesgrenzen hinweg, ist heute stärker ausgeprägt als vor 30 Jahren. Im Jahr 2050 sollen 15% des europäischen Stroms aus der Sahara kommen durch das Desertec-Projekt. Das Ziel ist realistisch, sagt Hans Müller-Steinhagen vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ja, vielen Dank, Herr Mayer.